Vielen Dank, Jamal. Ich glaube, das war für uns alle sehr aufschlussreich und sehr wichtig auch zu hören. Und wir wissen jetzt rückblickend auch genau, warum er nicht zunächst vom Weltsozialforum gesprochen hat, sondern uns den Weg dahin geführt hat, uns die Situation vor Ort geschildert hat und eben diesen Ausblick aufgezeigt hat. Nun aber Fragen. Vielleicht gibt es doch die eine oder andere Frage. Ja, Sophia. I would like to continue where you ended. That is about how to organize the process of Porto Alegre in an efficient manner. I would propose, and probably you also have got these ideas, but I would propose that the movements, for example, in Germany, propose some kind of workshops for something we want to offer for the program, so that we are not just individuals with ideas, but that we prepare the whole thing in a more structuralized way. Ja, also ich würde, weil es war jetzt einfach gesagt worden, wir müssen alle vorbereitet dahin kommen, nach Porto Alegre. Und ich würde halt vorschlagen, dass wir uns jetzt zum Beispiel die deutschen Bewegungen vornehmen, dass wir bestimmte Workshops oder Diskussionen fürs Programm in Porto Alegre vorschlagen. Also dass wir nicht nur als Individuen mit irgendwelchen Ideen hingehen, sondern dass es so eine Struktur gibt, in die wir uns dann einbringen. I agree with you, but also we have to take into consideration that we have no time. Ich stimme dir zu, aber wir müssen auch darüber auf dem Kopf behalten, dass wir keine Zeit haben. So it needs really intensive work, and we are late to come here, to be honest. Und es braucht wirklich intensive Arbeit, und eigentlich ist es jetzt schon ganz schön spät. So we can in contact with each other, like on the emails. We can put you on the international, who want to be in the international discussion lists, to be able to see also what's going on around in the other countries and with the other between the other ones. Das heißt, was wir machen können, ist in Kontakt bleiben. Wir können euch die, was wollt, die ihr Interesse habt, in die internationalen Diskussionslisten mit aufnehmen, damit ihr verfolgen könnt, was international diskutiert wird. Vielleicht kann ich dazu sagen, dass auf der Ebene von ECCP, das heißt also der europäischen Koordination der Solidaritätsbewegung, eine solche Arbeitsgruppe schon im Gespräch ist zumindest, und es gibt schon eine Reihe von Leuten, die auf der Liste stehen. Wie genau sich da die Arbeit strukturiert, wissen wir noch nicht so ganz. Aber es ist dieselbe Idee. Ja, hier vorne war noch eine Frage. Wolltest du fragen? Nein? Entschuldigung, ich will hier niemanden zum Fragen zwingen. Ja, bitte. Ich wollte nochmal auf einen ebenfalls internationalen Aspekt eingehen und fragen. Die arabische Welt ist in großem Umbruch. Und von Palästina selbst hört man da sehr wenig. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Ereignisse in Ägypten, in Syrien und so weiter so ganz ohne Auswirkungen auf Palästina sind. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, wie die Situation in Palästina im Hinblick auf die benachbarten arabischen Staaten aussieht und was Sie für Möglichkeiten und Perspektiven darin sehen. This is like a very legitimate question, and wherever you go, this is one of the things that busy the minds of the people. Das ist eine sehr legitime Frage, und wo immer ich hingehe, ist das eine Frage, die die Menschen beschäftigt. Why Palestine don't have this influence from the Arab world to have this revolution? Gibt es in Palästina, gibt es Einflüsse auf Palästina, auch so eine solche Art von Revolution zu haben? And how this Arab revolutions affect the Palestinian situation and how it will be in the future effects. Und wie, auf welche Art und Weise beeinflussen diese arabischen Revolutionen Palästina, und wie wird das in der Zukunft aussehen? I think here we have to know that Palestine within this context have its own, as you saw in the presentation, it has its own situation. Ich denke, es muss uns bewusst sein, dass in diesem Kontext, wie ihr auf den Karten gesehen habt, Palästina seine sehr spezielle Situation hat. And we need like a struggle for human rights, for social justice, for economical also. We have troubles, we have problems from this kind. But this is not the most important in the current situation. Und in unserem Kampf für soziale Rechte, für soziale Gerechtigkeit, für ökonomische Gerechtigkeit, für gesellschaftliche Veränderung haben wir auch solche Probleme. Aber das sind nicht unsere Hauptprobleme. And I'm not saying here, like we have to wait until we being liberated to struggle for our social and economical rights and freedom of speech and freedom, different kind of freedoms that we are talking about, and democracy. Und ich sage nicht, dass wir warten müssen, bis wir irgendwann befreit sind, um für unsere sozialen Rechte, unsere Menschenrechte, das Recht auf Redefreiheit und so weiter einzutreten. The main attack now is in our future, in our land. So this is the priority of our struggle, and within this, like any struggle against the colonization and the occupation, the other issues will be touched. Der Hauptangriff gegen uns, der gerade stattfindet, der Hauptangriff ist ein Angriff auf unsere Zukunft und ein Angriff auf unser Land. Und in dem Kampf, den wir führen müssen gegen die Kolonialisierung und gegen die Besatzung, werden diese anderen Themen auch berührt. I mean by that, if we want to have a strategy of confrontation tomorrow with the occupation, we have to decide strategically as a Palestinians what's the status of the Palestinian Authority will be and what's the status of the PLO will be. Das heißt, wenn wir einen Kampf gegen die Besatzung und einen Kampf führen wollen, dann müssen wir in diesem Kampf auch strategisch definieren, welche Rolle soll die palästinensische Verwaltung, welche Rolle soll die PLO irgendwann spielen? The Palestinian Authority has been formed in 1993 to be an administrative transition body that will lead the situation until 99, 5 years. Und die palästinensische Autorität, die PA, wurde ursprünglich gegründet, um eine Übergangsinstitution zu sein. Eine Übergangsinstitution zu sein, die für die Dauer des Übergangsveränderungsprozesses existieren sollte. And supposedly that this, after this 5 years in 99, to be declared the Palestinian Independence Day. Und 1990, nach diesem 5 Jahre Übergang, 1999, nach diesem 5-jährigen Übergangsprozess, sollte planmäßig dann eigentlich die palästinensische Unabhängigkeit erklärt werden. So now this date behind 13 years. Und jetzt sind wir 13 Jahre später. And if we are hitting ghettos now, we have to decide Palestinian-wise, as a national movement, what do we want? Do we want to continue with Palestinian Authority that will manage Bantustans and ghettos? Do we want that? Or we want a Palestinian united leadership that will start from reforming the PLO, starting with the National Council that represents all the Palestinians everywhere in the world, not just the West Bank and Gaza. And then we can put a strategy, confrontation strategy, and struggle based on the rights of all of our people and bring all of our people's efforts together. Das heißt, wenn wir uns jetzt 13 Jahre später die Situation ansehen, die Situation mit den Ghettos, die Situation mit den Bantustans, dann müssen wir uns entscheiden, wollen wir weiterhin eine PR haben, die diese Bantustans verwaltet, oder wollen wir eine wirkliche palästinensische Führung? Das heißt, es muss anfangen mit einer Reform der PLO, das muss anfangen mit einer Reform des Obersten Rats der PLO, einer PLO, die dann nicht nur die Menschen in Gaza und die Menschen in der Westbank vertritt, sondern die Palästinenser überall auf der Welt vertritt. I think as soon as possible. The Palestinian political representatives or decision has to be taken from the hands of the PA back to the PLO. This is the first thing that we have to do. Und ich denke, die palästinensische Vertretung, palästinensische Führung muss aus den Händen der PA weggenommen werden und wieder an die PLO übergeben werden. We can think of the PA as it started, should go for the services for the Palestinian. We talk about ministries, we talk about what. We can do a services bodies that can take care of the needs of the people. But the political decision should go back to the national movement. Und wir können die PA betrachten und können sie als das macht sie auch Sinn, als das, was sie ursprünglich vielleicht mal gedacht haben, dass sie bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung stellt, dass sie die Bevölkerung versorgt. Das ist ja auch sinnvoll, aber die politischen Entscheidungen, die politische Führung, die muss dort wieder weggenommen werden und muss wieder zurückgehen an die PLO. In the Arab world, their struggle, yani the Arab people have been since more than 40 years now, like where their society has been totally destroyed. It's not allow any movement to happen there or to function in the Arab world. So it came out like any, this revolution came out of like in a total destructed society, let's say, social and economic environment, by these dictatorships. In der arabischen Welt in den letzten 40 Jahren alles an gesellschaftlichen Strukturen, gesellschaftlichen Freiheiten zerstört worden. Das heißt, diese Bewegung, die jetzt passiert ist, diese Revolutionen, die jetzt passieren, entstehen aus Gesellschaften, die durch die arabischen Diktaturen, durch die arabischen Diktatoren zerstört worden sind. There were no movements in the Arab world that were ready to lead such a moment. That's why we see that like any, we didn't see any like any leaders that has been any just started or started to see them around in the area. In der arabischen Welt gab es keinerlei Bewegungen, die in der Lage gewesen wären, diesen Moment jetzt zu ergreifen. Daran liegt es auch, dass in der ganzen Zeit keine Führungspersönlichkeiten, keine Führungspersonen aufgetaucht sind und immer noch nicht aufgetaucht sind. In the main three revolutions that we have was until now, the Tunisia, Egypt and Yemen, the change was on the presidential part, but still the military and the regime is controlling the military, the security forces, the economy, every single details of the countries. And this is like, still these countries has long way for the succeed of the revolution. Und in den drei zentralen Revolutionen oder Umwälzungen, die stattgefunden haben, Ägypten, Jemen und Tunesien, ist zwar eine Veränderung stattgefunden auf der Ebene der Regierung, auf der Ebene des Präsidenten, aber die wirkliche Kontrolle, die militärische Kontrolle und die ökonomische Kontrolle, die hat sich nicht verändert. Und in diesen Ländern, diesen Gesellschaften, die haben noch einen langen Weg vor sich, um tatsächlich diese Revolutionen auszuführen oder umzusetzen. But there is one thing that happened in these countries that make us optimistic is that it has been the fear has been broken in these people, and the confidence get back to the people, and the belief in themselves and the power of the people is there. So if it happened any coup, you can guarantee that tomorrow, that the second day they will go to the circles in the streets. Aber es gibt einen Faktor, einen Aspekt in diesen Revolutionen, der uns die Hoffnung macht und der sehr positiv ist. Und das ist, dass die Angst in den Menschen, die Angst in der Bevölkerung angefangen hat zu zerbrechen. Dass sie angefangen haben, ihre Angst zu verlieren und begonnen haben, ihr Selbstvertrauen wieder zu gewinnen, ihr Vertrauen in die eigene Stärke wieder zu gewinnen. This thing has been particularly in this particular issue. This was the influence in the Palestinian society. Now you are talking about in the West Bank about youth movement. You were not able before 2011 to talk about youth movement. Und genau dieser Faktor, genau dieser Aspekt ist es, der auch einen Einfluss gehabt hat auf Palästina, auf die palästinensische Gesellschaft oder Bewegung. Denn jetzt gibt es auch in Palästina eine Jugendbewegung. Vor 2011 gab es in Palästina keine Jugendbewegung, mit der man sprechen konnte. So you see now in the West Bank that like there is a youth groups that they are either they are in political parties or outside, independent. They are coordinated with each other. They are sitting together, organizing their plans, and they are reacting to every single thing happened in the West Bank. They go support the targeted area. Within the main mobilization for the prisoners was done by this youth. Und heutzutage, jetzt siehst du in der Westbank, siehst du Jugendgruppen, die aktiv sind. Du siehst Jugendgruppen innerhalb von politischen Organisationen, du siehst auch Jugendgruppen außerhalb von politischen Organisationen. Und die sind miteinander verbunden, die tauschen sich aus, die bilden Netzwerke. Die reagieren auf alles, was international und weltweit passiert. Und der Hauptauslöser, die Hauptunterstützung für die Bewegung zur Unterstützung der Gefangenen, die kommt genau aus diesen Jugendgruppen, aus dieser Jugendbewegung gerade. It's also faced strongly the Palestinian Authority that you can't change to be a totalitarian regime like the Egyptian regime. When you put 38% of the budget of the Palestinian Authority budget for the security forces, and you put 1% for the agriculture, the main sector that could support the people's life, there is something wrong, huge wrong. Und was wir auch gelernt haben von Ägypten ist, dass sehr wohl ein autoritäres Regime auch gestürzt werden kann, eine autoritäre Herrschaft gestürzt werden kann. Und wenn ich mir die PR angucke und sehe, dass 38% ihres Budgets für Sicherheit ausgegeben werden und nur 1% ihres Budgets für die Landwirtschaft, wobei die Landwirtschaft dafür da ist, die Menschen zu ernähren, dann stimmt da was nicht. Ich sage es gleich mal auf Deutsch, weil es ist fantastisch übersetzt. Inwieweit kommt es hier den Palästinensern zugute, das ist jetzt gar nicht hier thematisiert worden, dass in Israel, ich war 2009 dort, auch in Palästina und Israel, die sozialen Probleme dermaßen massiv in Erscheinung treten, auch wenn die sozialen Bewegungen sich jetzt nicht explizit mit Palästina beschäftigen, sondern mit ihren eigenen Problemen, dass eine innergesellschaftliche große Verunsicherung stattgefunden hat, jetzt noch überdeckt oder von den Problemen mit Ägypten und alles rundherum, Syrien und so weiter und diesen potenziellen Iran-Konflikten, womit Israel ja auch schamlos mit umgegangen ist, dass diese Verunsicherung allen zusammen jetzt eigentlich ein positives Signal werden. Und es haben auch andere palästinensische Persönlichkeiten, die hier waren, von den jungen sozialen Bewegungen gesprochen. Aber das Wichtigste ist, dass auch in den Führungspositionen jüngere Leute zum Zuge kommen, die eben dann, und denn was bedeutet jetzt dieses Treffen wieder mit Palästina und mit Israel jetzt, dieses neue Zusammenkommen, wie sehen Sie das in dem Kontext? You know, if you remember when the elections in Israel that was like 4 years ago, 80% of the votes of the Israeli society went for the right wing and the ultra-right wing. Wenn ihr euch erinnert an die Wahlen in Israel vor 4 Jahren, da haben 80% der Stimmen für die Rechte und die Ultra-Rechte abgegeben worden. And for the first time, someone like Viktor Lieberman, who created a party called Israel Beitona, which is a very fanatic, racist guy, who is the foreign minister now, he get 15 seats in the parliament, while Labour Party, the main Zionist party that called Labour, the one established Israel, take 11 seats. Und zum ersten Mal hat jemand wie Lieberman, der seine Partei gegründet hat, eine ultrarechte Partei, der selber ein ganz massiver Rassist ist, hat 15 Sitze im Parlament erhalten. Er ist jetzt gerade Außenminister. Während die Arbeitspartei, die eigentlich die hauptsächliche zionistische Partei, die eigentlich die Stadt Israel gegründet hat, nur 11 Sitze erhalten hat. So there is the right wing is growing up because there is something wrong in the society. Das heißt, die Rechte wächst, weil etwas grundsätzlich nicht in Ordnung ist in der Gesellschaft. There is racial discrimination within the society, not just against the Palestinians and against the Arabs, the Druze, against the Russians, against the Ethiopians. And now you see there is 60,000 Sudanese in Israel. They are dealing with them like dogs, literally like dogs. Es gibt rassistische Diskriminierung innerhalb der israelischen Gesellschaft, und zwar nicht nur gegen Palästinenser oder gegen Araber, und auch nicht nur gegen Drusen und auch nicht nur gegen Schwarze und auch nicht nur gegen Leute aus Russland, sondern jetzt gibt es Menschen aus dem Sudan. Und diese Menschen aus dem Sudan werden wörtlich wie Hunde behandelt. One of the latest studies, by the way, that came out and they alerted very strongly, that they are afraid in the coming years from waves of immigration back from Israel to the other countries. Und sie haben sie beworben, was sie wirklich Sorgen machen, ist, dass es eine Auswanderung geben könnte, aus Israel raus in andere Länder. Deswegen. One of these immigrants is like the Russians. There is around 1 million Russians in Israel. They came when they came from the ex-Soviet Union. They came running out from the deterioration of the situation, from the poverty, from the different problems that country has been dissolved happened. Many of them, I don't want to say most of them or half of them, is not Jews, even Christians and from other religions. Now the situation in Russia is better than Israel. And this country has became like back one of the biggest countries in the world. So now there is a lot of Russians there because of the racial discrimination against them, how they are treated there. Now there are many of them is thinking to go back. And the Israeli official study says that like they're expecting hundreds of thousands to leave. Und es gibt in Israel ungefähr 1 Million Menschen, die aus der Sowjetunion, der Ex-Sowjetunion zu Russland eingewandert sind. Das sind nicht alles nur jüdische Menschen, das sind auch andere Menschen. Und die sind damals ausgewandert aus der Sowjetunion, aus Russland, aus einem Land, das zusammengebrochen ist und nach Israel laufen, wo es immer besser gehen würde. Mittlerweile hat sich das vertauscht. Mittlerweile wird Russland immer erfolgreicher, es geht den Menschen in Russland besser und gleichzeitig leiden sie unter der Diskriminierung in Israel. Und diese Studie, die gemacht worden wurde, prognostiziert, dass immer mehr Zehntausende, Hunderttausende möglicherweise von ursprünglich nach Israel eingewanderten Menschen wieder zurück auswandern werden, wegen dieser Diskriminierung, wegen der Situation in der Gesellschaft in ihren Herkunftsländern. Even the growing number of the black people who brought them from Ethiopia and Africa, there is like a growing number of people whose society, and mainly the one who's working in the army, because of the level of like a humiliation and discrimination that they are facing. Und es gibt eine große Gruppe von schwarzen Menschen, die aus Äthiopien oder anderen afrikanischen Ländern eingewandert sind, die Selbstmord begangen haben, Selbstmord begehen, weil sie gerade auch innerhalb der israelischen Armee die Diskriminierung und die Demütigung, die sie dort erfahren, nicht ertragen. So such a society that has been, that this racism and racial discrimination is deeply rooted in, it will explode one day. And this situation is going to explode, not going to continue like this. Das heißt, eine Gesellschaft, in der Diskriminierung, in der Rassismus und rassistische Diskriminierung so tief verwurzelt ist, die wird irgendwann explodieren. So yeah, there is like any, we can't say that there is a movement in Israel now that started like mobilizing strongly, but there is problems for housing, there is poverty problem started to be raised, there is like this racial discrimination problem is that already there. We are hoping that these problems will come time that they will explode, because the only way that Israel will wake up and the Jewish community around the world wake up when they saw that the contradictions is not anymore can hidden. Das heißt, es gibt, wir können jetzt nicht sagen, dass es gerade eine große, ganz stark mobilisierende Bewegung in Israel gibt, aber es passiert was, es gibt Anfänge. Es gibt soziale Probleme, es gibt Probleme mit Wohnungsnot, es gibt die Probleme des Rassismus und Diskriminierung, die ich gerade gesagt habe, und da beginnt sich etwas zu bewegen. Und unsere Hoffnung ist, dass es irgendwann explodiert. Denn die einzige Möglichkeit, dass die Menschen in Israel und auch die jüdischen Menschen überall auf der Welt, die jüdischen Gemeinschaften überall auf der Welt aufwachen, ist, dass dieser Druck, der dort in Israel ist, irgendwann explodiert. What they are growing, the Israelis, the kids and the youth, what they are teaching them in their military and their security and their in the universities even and the schools mainly. And the level and what they are doing that reflected on what they are doing in the West Bank, the killing, humiliating the people, enjoying humiliating the people there, taking the people's resources, stealing the people this in the checkpoints and in their homes when they invade they raid them. This is will reflect on the society itself. They are not going to be far away from this. They were able all these years to unite the whole the Jewish people in all these different contradictions, to bring it together, because they make it look for them by their media machine that there is like your life is threatened. There is a huge enemy that wants to throw you in the sea. That's when just like dump all these contradictions. But until when? The time is growing and became, the whole world became like an open and became, the information became in the hands of everybody and the media is showing every single thing. So people who has mind will understand that there is something wrong is going on. Das heißt, was sie versuchen, den Menschen in Israel groß werden, den Menschen, die dort zur Schule gehen, Kinder, Jugendlichen in den Schulen, im Militär, im ganzen Sicherheitsbereich, was sie versuchen, denen beizubringen oder sie zu erziehen, was sie versuchen, denen, die an der militärischen Besatzung Palästinas beteiligt sind, den Grausamkeiten dort begangen werden, die Menschenrechtsverletzungen, den Demütigungen, das Stehlen des Landes. All das spiegelt sich doch auch in der israelischen Gesellschaft selbst wieder. Und was versucht wird, ist das zusammen mit den ganzen Widersprüchen, die es intern in der israelischen Gesellschaft gibt, das Ganze zu deckeln, indem sagt, es gibt diesen großen Feind und der ist da außen und der will uns alle vernichten und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Aber wie lange wird das noch funktionieren? At the end, Jewish people must come to the conclusion that they should disengage from the Zionist colonial racist ideology. Because this is the one who is destroying not just the Palestinian who is occupied, but also the society itself. And will leave in the long term a huge bad impact on the Jews themselves. Und was passiert ist, was an Veränderungen passiert ist, ist, dass heutzutage die Welt ist offener geworden. Es sind Informationen zugänglich geworden, es ist Wissen zugänglich geworden. Das heißt, Menschen, die selbstständig denken, sind in der Lage, sich Eigeninformationen zugänglich zu machen und ihre eigene Meinung zu bilden. Das heißt, auf Dauer wird das nicht funktionieren mit dem großen äußeren Feind, der uns alle zusammenschweißt. Und ich habe den Faden verloren. Zionismus. Und dass die einzige Rettung, die bleibt für denkende Menschen, die einzige Lösung, die bleibt für die denkenden Menschen und auch für die jüdischen, vor allem denkenden Menschen, ist, sich von der zionistischen Ideologie zu lösen. Denn, und zu erkennen, dass die zionistische Ideologie es ist, die ihr eigener größter Feind ist. Ich habe zwei Wortmeldungen. Das waren Martin und dann Helge. Thank you very much for your wonderful speech. I would like to come back to the World Social Forum in Brazil. I mean, it's also a very good occasion to bring the worldwide global solidarity with the Palestinians together. But on the other hand, there's so much Eurocentrism in Europe and German exceptionalism, so to see things very special in Germany. So I fear that it's not so easy to bring this spirit of international solidarity before the event to the German public or to the European public. And what do you think, how could that be done? I mean, one thing is, of course, to prepare and to make proposals, but, well. Also, vielen Dank für diese tolle Rede. Und ich wollte noch mal was zum Weltsozialforum fragen. Muss ich so mal gesagt? Okay, was ist so weit? Ja. Dass eben eine gute Gelegenheit ist, auf dem globalen internationalen Ebene Solidarität mit den Palästinensern und Palästinensern zu organisieren. Aber ich sehe eben das Problem mit dem Eurozentrismus, der das nicht so ganz versteht, was weltweit läuft, und speziell mit dem deutschen Exzeptionalismus, also mit diesem neuen, immer wieder deutschen Sonderweg des Anfangs, des Beginns des 21. Jahrhunderts, das so richtig aufzunehmen, was da international läuft. Und deshalb habe ich gefragt, was er sieht als Möglichkeit, wie man das hier verbreiten kann, diese auch im Vorfeld schon. Yeah, I know that there's a problem in Germany. It's not an easy issue. And how to start and from where, that's also something that you have to agree together. Ich weiß, dass es dieses Problem in Deutschland gibt und ich weiß, dass das hier kein einfaches Thema ist, aber entscheidend ist, dass das, wie ihr anfangen wollt, etwas ist, worüber ihr euch einig sein müsst. But I think as the people in the Arab world break the fear and they revolt against it. They can't afford it anymore. Such a revolution has to be done in Germany, maybe. On the solidarity level, not on the Aber ich denke, die Revolution in der arabischen Welt, wo die Menschen ihre eigene Angst durchbrochen haben, ich denke, dass eine solche Art von Revolution auch vielleicht in Deutschland passieren müsste. Ich meine jetzt auf der Ebene der Solidaritätsbewegung, nicht auf der gesamtgesellschaftlichen. I mean that, Janine. we need to think how to address ourselves and how to address the issues. For example, I would say that the military embargo, how it should can be justified that the German government will give the nuclear submarines to that Israel. In which, what, how they can justify that? Ich denke, die Frage ist, wie wir uns dem Thema nähern, wie ihr euch dem Thema nähert, welche Themen ihr anspricht. Und ich denke, ein Thema dabei ist das militärische Embargo. Und wie kann Deutschland es rechtfertigen, U-Boote an Israel zu liefern? Wie können sie es rechtfertigen? Yeah, and sometimes we have to, to see where the things that, like, we won't be, it won't be reflected badly when you talk about it. Und es kann eigentlich nicht, kann eigentlich doch keinen schlechten Eindruck machen, wenn ihr über dieses Thema redet. To base your argument and your activism on the international law and the human rights. Und eure Aktivitäten und eure Arbeit hat als Grundlage dann die internationalen Menschenrechte. And sometimes I have been in confront with some German politicians. And I was saying it clearly, you the German politicians and the German people. You are the one who's supposed to be standing most aggressively than anybody in the world with the Palestinian people. Und ich habe schon öfter auch mit deutschen Politikern geredet oder mit Menschen aus Deutschland. Und ich würde sagen, ihr deutschen Politiker, ihr Deutschen, ihr seid die eigentlich am heftigsten Palästina und Palästinenser unterstützen müssen. Because human rights can't be divided. There's no human rights for the Jews different than human rights for the Palestinians, the Arabs or the Muslims or the Christians. We are human beings. And if we talk about human rights, it's supposed to be human rights for everybody. Denn Menschenrechte können nicht aufgeteilt werden. Menschenrechte können nicht den einen zugeteilt werden, den anderen nicht zugeteilt werden. Es kann nicht sein, dass es Menschenrechte gibt für israelische Menschen und andere oder keine Menschenrechte für palästinensische Menschen. Menschenrechte sind unteilbar und universell. So we can't justify killing somebody and another one who we can say that, like, you shouldn't. This is like any. Das heißt, wir können nicht rechtfertigen, dass ein bestimmter Mensch umgebracht wird und einem anderen sagen, du darfst aber nicht töten. And if I did something wrong in my life, I won't repeat it again. Und wenn ich einen Fehler in meinem Leben begangen habe, dann will ich ihn doch nicht wieder begehen. And if I love my son, when I saw him that he's doing something self-destructive, I will try to stop him. Und wenn ich meinen Sohn liebe und sehe, dass er etwas Selbstzerstörerisches tut, dann will ich doch versuchen, ihn aufzuhalten. And what I think is Israel doing in the Middle East, on the long term, is self-destructive. Und ich denke, was Israel im Nahen Osten tut, ist langfristig betrachtet selbstzerstörerisch. So if the Germans really like the German officials and politicians and the government and whatever, if they really love to see the Jewish people, I would say, not the have long life and prosper life in the Middle East, they would stop this regime from doing what they are doing in the Middle East, to be able to assure for them a long-term future in the Middle East. Und wenn die deutschen Offiziellen, die deutschen Politiker, die deutschen Repräsentanten tatsächlich, ich würde sagen, das jüdische Volk, die jüdische Bevölkerung lieben und wollen, dass sie ein langes, ein glückliches, ein erfolgreiches und ein Leben in Wohlstand im Nahen Osten haben, dann müssen sie doch die israelische Regierung davon abhalten, das zu gefährden. And this is of course, but by not giving them the submarines. Und das natürlich, indem sie ihnen nicht die U-Boote liefern. Because this will bring the opposite. Da das nämlich das Gegenteil erreichen wird. They make them drunk more and more with their power, and they forgot that they are living in the middle of the Middle East. Und das führt nämlich dazu, dass sie immer mehr und mehr betrunken werden an ihrer eigenen Macht, die israelische Regierung, und vergessen, dass sie in der Mitte des Nahen Ostens leben. And they are committing and responsible over the uncontinuous, one of the most uncontinuous crimes that has been done to our people, which there are more than 7 million people now of them still refugees around the world. Und sie beteiligen sich dabei an der Verlängerung, eines Verbrechens, was seit 40 Jahren andauert und was dazu führt, dass über 7 Millionen Flüchtlinge überall auf der Welt verstreut leben. It didn't finish by the old generation dying, and this won't finish when the current generation die, and this is like a right that must, sooner or later, must be achieved and must go back to its people. Und es ist kein Problem, was gelöst sein wird, wenn die alte Generation gestorben ist. Und es ist auch kein Problem, was gelöst sein wird, wenn die jetzige Generation gestorben sein wird. Sondern es ist ein Problem, was nur dadurch gelöst werden kann, dass irgendwann die Menschen ihr Recht erhalten. And you know, we the Palestinian people are optimistic people, in spite of all the crises and of all the disasters that we are going in our life. Das palästinensische Volk, die palästinensischen Menschen sind optimistische Menschen und trotz all der Katastrophen, trotz all der Krisen, denen wir ausgesetzt unterworfen sind, sind wir optimistisch. And this is for very simple reason, because we read the history very well. Und das ist ein ganz einfacher Grund, weil wir die Geschichtsbücher sehr genau gelesen haben. In the last 3,000 years, not to go more than 14 big emperors has been occupied our country. In den letzten 3000 Jahren haben mehr als 14 große Herrscher unser Land besetzt gehabt. Where are they? Wo sind sie jetzt? Why Israel would be stronger than the British or the Romans or the Assyrians or Pharaohs or the Persians? Warum sollte Israel stärker sein als die Briten oder als die Römer oder als die Assyrer oder als die Pharaonen? Or the Ottomans or the different like any Islamic Khilafah that was there? Oder als die Ottomanen oder andere islamische Herrscher. So what's left there is the people. Und was dort geblieben ist, sind die Menschen. And all colonialism is going to disappear. Und aller Kolonialismus wird verschwinden. Helge hat auf das Wort verzichtet. War das jetzt ein gutes Schlusswort? Oder? Vielen Dank nochmal, Jamal. Ich denke, das war eine sehr wichtige Lektion und eine sehr wichtige Aufklärung für uns alle und in besonders klarer Darstellung. Ich bin also sehr froh darüber und wünsche nun allen ein gutes Nachhausekommen mit diesem erweiterten Wissen. Vielen Dank, Herr Without her inspiration beside me, I wouldn't be able to.